wie am Morgen früh aufstehen, gemeinsam auf die Straße gehen, zum Fahrrad fahren. Wir waren ein paar Kompagnons, da war Fernand, da war Fermont, da war Francis und Sebastian und auch die Carmen. Wir alle waren in sie verliebt, wir fühlten uns, wie wenn man fliegt. Auf schmalen Feldwegen im Schritt war es so wie ein Höllenritt, damit man nicht zu Boden tritt vor unserer Carmen. Viel Herzblut steckte sie hinein, als des Postboten Töchterlein beim Fahrradfahren. Schon seit sie 8 trieb es sie um, zu folgen ihm mit sehr viel Mumm, sämtliche Wege drumherum. Zum Fahrrad fahren. Als wir zum Flussrand dann kamen, lagerten wir alle in den Farn, statt Fahrrad fahren. Die Felder dann entlang es ging, was ein Bouquet hervortat bring. Von Grashüpfern und Schmetterling und von Laubfröschen. Und als die Sonne tief tat stehen, konnte man sie an den Büschen sehen, unsere Silhouetten. Wir kamen zurück erschöpft und froh, im Herz doch vage, nirgendwo konnte man allein sein, einfach so, mit unserer Carmen. Nimm heimlich einfach ihre Hand, vergiss die Kompagnon charmant beim Fahrradfahren. Morgen wir uns sehen, ich werde es wagen, bitteschön. Wenn wir dann auf die Straße gehen, zum Fahrrad fahren.